Podcast in der Abstrakte. Suena. Der Biografie mit und von Visitor Favignon. Hallo liebe Leute, hallo böse Leute und herzlich willkommen zu einer Experimentierfolge des Dialekten-Podcasts in der abstrakten Suche nach der Biografie. Heute ganz kurz wieder aus Avignon oder immer noch, und zwar für die nächsten paar Wochen, denn ich habe keine Lust nach Sarajevo zurückzukehren. Wie auch immer, heute möchte ich mal einen kleinen Selbstversuch machen. Und zwar, ich habe nie verstanden, was so toll am Martini sein soll. Und ich habe herausgefunden, dass es mehr als nur eine Sorte gibt. Ich habe mir jetzt den klassischen gekauft, und zwar weiß und rot. Und ich habe eine Hälfte davon kalt gestellt, die andere Hälfte ist warm. Ich habe erst die warme Hälfte probiert und die schmecken nicht wirklich anders. Ich meine, die Farbe ist total anders, der Geruch ist ähnlich, aber der Geschmack ist wirklich gleich. Aha, hier kommt aber was ganz Lustiges. Stellt man den Martini kalt, und zwar wirklich kalt, zwar nicht Jägermeister kalt, also nicht in den Gefrierschrank, sondern wirklich in den Kühlschrank, und lässt man ihn in etwa 10 Stunden einziehen, dann passiert da irgendwas. Also ich habe jetzt keine Ahnung, ob sich da die Aromen besser vermischen oder weniger oder was weiß ich, was auch immer. Auf jeden Fall gibt es einen großen Geschmacksunterschied zwischen Rot und Weiß. Und nein, liebe Leute, ich werde nicht von Martini gesponsert, um das zu machen. Wie gesagt, ich habe halt eben nie verstanden, wieso Leute auf sowas stehen. Ich bevorzuge eher eine schöne Weinscholle oder Wein im Allgemeinen. Naja, auf jeden Fall bin ich zu dem Entschluss gekommen, wenn man Martini kaufen sollte, dann sollte der auch kalt gelagert sein. Ob man eine Olive reintun sollte? Naja, ich habe es auch gemacht. Ich habe eine reingetan und der Geschmack hat sich nicht wirklich verändert und die Olive schmeckte dafür aber nicht mehr richtig nach Olive. Mit Zitrone schmeckt es ein bisschen säuerlicher und tut man Eis da rein, dann verwässert sich das Ganze. Also man müsste irgendwie Martini-Würfel machen oder so, aber ich will jetzt nicht über eingefrorene Getränkewürfel reden, denn das gab es ja schon mehrfach. Und ganz zum Schluss was ganz, ganz Lustiges, und zwar das bekannteste James-Bond-Getränk, das war ja Martini-Wodka. Und zwar, ich bin ins Internet gegangen, habe versucht herauszufinden, wie viel Martini, wie viel Wodka da reingetan wird. Und zu meinem Erstaunen, da wird auch noch Eis dazugefügt. Also wird es auch ein bisschen verwässert. Und zwar geht es 2 Teile Martini, 1 Teil Wodka und dementsprechend je pro Glas ein Eiswürfel, das zusammen gemischt wird. Die Eiswürfel sollen dazu dienen, um das Getränk besser zu vermischen, und erstaunlicherweise schmeckte das gar nicht mal so schlecht, wobei Wodka ich gar nicht mag, ich finde das einfach nur bäh. Nun, es gibt ja viele Wodka-Sorten, vielleicht gibt es auch gute, ich weiß es nicht, ich will es jetzt nicht testen, auf jeden Fall, das war der Testversuch des Martinis in der abstrakten Suche nach der Biografie, und ich habe wieder mal was über mich gelernt, denn ich mag nicht wirklich Martini. Naja, falls ihr Rezepte habt, die super sein sollen, könntet ihr mir die auch gerne schicken, denn ich beantworte sogar die meisten Mails zurzeit, denn ich habe ja nicht so viel Publikum noch. Also ganz liebe Grüße und vielen Dank. Ich verbleibe mit einem Servus wieder mal, euer Ruben Vagabund.